verweilen wir wegen der schrecklichen Projizierungen und Folgen, die diese Einweihung oder Erinnerung dem Helden, dem Vira, dem fahrenden Ritter, dem exilierten Pilger, dem Eingeweihten in dem Gedächtnis des Blutes bescheren. Dieses Chakra entspricht dem zweiten, von unten nach oben ausgehend von der Basis der psychischen Wirbelsäule. Und hier erfüllt sich der zweite Tod und die zweite Geburt, welches die zweite Hochzeit in der Einweihung des Amor ist. Es ist im Chakra Muladhara, wo der Sohn des Fleisches in das Leben der Erde geboren wird. In meiner Einweihungserfahrung mit dem Gedächtnis des Blutes, der dramatischen Situation in den lähmenden Schwingungen, die mich unbeweglich zwischen zwei Welten verharren ließen und dabei waren, mich zu zerstören, wenn nicht vor mir jenes Gefäß mit dem geläuterten Wasser erschienen wäre, das kausale Wasser Karanari, das eine symbolische Wiederholung im Gedächtnis des Blutes ist, des wahren Aktes der Geburt. Die jüdische Psychologie unserer Zeit nennt dieses Gedächtnis das Unbewusste. Jung musste diesen Ausdruck annehmen. Die Schwingungen beginnen nach meiner Erfahrung bei den Füßen, weil der Geburtsakt in der mütterlichen Scheide mit mächtigen Schwingungen einsetzt und die Füße des noch Ungeborenen der Gebärmutter, wo sich die Schwingungen, die Zusammenziehungen ereignen, am nächsten sind. Nun gut, ich erinnere, als ich noch sehr klein war, hat mir mein Vater, ich glaube es war mein Vater, einen großen Kristallkrug gezeigt und dazu gesagt, du warst erstickt, als du geboren wurdest, konntest nicht atmen und dieser Krug hier hat dich gerettet. Wir haben das kalte Wasser, das er enthielt, über dich gegossen. Und so hast du zu atmen begonnen und konntest leben. Der Gral ist auch ein Krug, ein Lebenskelch, außer noch eines Lapsit Exilis und philosophalen Steines. Vielleicht habe ich meinen Vater deshalb so sehr geliebt, weil er es war, der mich gerettet hat und der mir das Leben gab. Vater starb, als ich noch sehr klein war. Und so konnte der Vogel Phönix auch geboren werden. Aber ich trage seinen Leichnam bei mir, um ihn eines Tages bei der Statue des Amon-Ra niederzulegen und ihn wieder zum Leben zu erwecken. Meine Mutter ist auch gestorben und ich wuchs wie ein reiner Tor in der Wildnis des Südpols auf. So ist meine Geschichte diejenige Parzivals, wie alle Geschichten der Pilger der Morgendämmerung, der fahrenden Ritter der großen Sehnsucht, der Krieger Wotans und des Ordens des Schildes der esoterischen SS. Ich habe die Einweihung immer so verstanden, als ob sie in ihren ersten Prüfungen oder Etappen in einem Wiedererleben der Geburt besteht, wodurch man wiedergeboren würde. Dazu das Bewusstsein oder Gedächtnis des Svadhisthana wieder belebend. Wer Nuss gelesen hat, wird die Einweihung des Manutara und die Träume des Wassers erinnern. Die Einweihung erfolgt in einer Höhle, genannt Hakrokongo Manu, Hörer des Vogels. Es war dies die Höhle des Gottes Makemake, wohin man zu anderen Zeiten die Neugeborenen brachte, damit ihre Hautfarbe in dem Halbdunkel heller würde. Das heißt, um das Ariatum der polaren Rasse wieder zu erlangen. Alles wiederholt sich innerhalb der Höhle. Der Neuling wird von einem Mutterwal verschlungen und wird gegen die Ohnmacht und den Wunsch, dort sicher und geborgen zu sein, kämpfen müssen. Er kämpft und es gelingt ihm zu entfliehen. Die Geburt ist der Tod. Er schreit, weint. Danach kommen die Träume des Wassers, der Plazenta, der Scheide und der Überflutung, die für den Neugeborenen jener über seinen Körper vergossene Krug mit Wasser bedeutet, wie die Wellen eines unermesslichen, übergelaufenen Meeres, wie die große Welle einer Flüssigkeit der inneren Gebärmutter, das Atlantis, Hyperborea des goldenen Zeitalters für immer überflutet hat. Nun tritt der Wiedergeborene aus der Einweihungshöhle, aus der Wiederholung der Geburt, und ist der zum zweiten Male Geborene der Arya. Er findet dort einen Mondstein, den Vril, das Chakra Aina zwischen den Augenbrauen. Er stürzt sich ins Meer und schwimmt bis zur Insel Hapu Manu, das Schrei des Vogels heißen soll. Und dort wartet er, bis der Vogel Manutara ihm sein Ei bringt und es ihm auf seine Hand legt. Er hat das ursprüngliche Ei wiedererlangt, die Einheit seiner selbst, El Ella. Es ist der absolute Mann, der Manu Tara. Der Mann mit seinem Tara. Es ist rund wie ein Ei und auch wie ein Stern. Es ist die siebente Sonne. Er ist zum dritten Male geboren worden auf einer von Feuer umgebenen Insel, wo die Walküre Brunhild lebt. Ich soll da. Auch Parzival muss die Mutter verlassen, um wiedergeboren zu werden. Er wird von Trevrizent in einer Höhle, Joni, vorbereitet. Doch es ist nur eine mütterliche Vorbereitung und er wird noch das Schloss des Gral, Monsalvasch, die Wewelsburg, erreichen müssen. Der männliche Turm des Schlosses, Linga, die Sonneneinweihung, das Überwinden des Mütterlichen, der ersten Geburt auf dieser Erde des Niederganges. Beinahe alle Mysterien des Altertums wiederholten dieses grundlegende Ereignis der ersten Geburt und die in Gruften an den Basen von Pyramiden oder Höhlen gegeben wurde. Das Trauma der Geburt kann genauso seltsame und verwirrende Phänomene wie bei mir hervorrufen. Und wenn ich bei einer bloßen psychologischen oder psychoanalytischen Auslegung geblieben wäre, wie die Wissenschaft des Feindes sie uns heute bietet, wäre ich für den großen Kampf der wahren synchronistischen und solidarischen Verwandlung der Seele und Landschaft von außen und innen, von oben und unten verloren. Weil ich es erreicht hätte zu glauben, dass alles nichts weiter als jenes Trauma und jenes nachgeburtliche Fötusgedächtnis ist, das sich unbewusst in den Praktiken der Einweihung, in den Mysterien und den sogenannten Phänomenen der astralen Spaltung vergegenwärtigt. Doch für einen Eingeweihten meines Ordens, des esoterischen Hitlerismus und Gefolgsmann Wotan Luzifers, werden die Dinge von einem anderen Licht beschienen. Das Licht der Sonne der Arier, der schwarzen Sonne der polaren Mitternacht. Und hier gibt es keine Verwechslungen. Obwohl es wahr ist, dass meine Erscheinungen Wiederholungen im Gedächtnis des Blutes der ersten Geburt waren, so ist es auch wahr, dass dieselbe Geburt nichts anderes ist als die Wiederholung einer anderen, vorhergehenden, die sich im Chakra Muladharas ereignete. Genauso wie diese die Wiederholung einer weiteren, noch früheren ist und so fort. Geburten, die Tode sind und umgekehrt. Die Geburt im Chakra Muladharas wird die Eiteilung der irdischen Mutter sein und dieses Ereignis ist die bloße Wiederholung der Teilung des orphischen Eies von El Ella und El Ael von Erika Paios, des außerkosmogonischen Eros. Ein Bild, das in einem Satz unendlicher Spiegel wiedergegeben wird, im Plagiat des Demiurg, nach unten wie nach oben. Der Tod bedeutet für den Arier, den Vira, zu neuem Leben geboren zu werden, mit dem Körper aus unsterblicher Vraya. Es geht darum, jenseits des Archetypen zu gelangen, durch die Tür der Venus aus den Klauen des Demiurg zu fliehen, die der arischen Krieger, der Exilierten in der ewigen Wiederkehr desselben, dem Albtraum seiner Maya-Illusion gefangen hält. Dafür bleibt uns nur das Schwert, genannt Gedächtnis des Blutes, mit dem wir nicht mehr als zweimal zuschlagen dürfen und aufpassen müssen, dass es niemals entzweibricht.